Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Am 19. April 1770, vor rund 250 Jahren, entdeckte der englische Seefahrer James Cook als erster Europäer die Küste Australiens. Zwischen 1768 und 1771 befand sich Cook auf seiner ersten Südseereise, auf der damals unbekannte Gefilde kartografiert werden sollten. Zwei weitere Reisen sollten folgen. Auf der dritten Reise von 1776 bis 1780 wurde Cook am 14. Februar 1779 in Hawaii von Eingeborenen getötet. Mit an Bord und damit Augenzeuge der Ereignisse war der deutsche Matrose Heinrich Zimmermann. Zurück in der Heimat verfasste Zimmermann einen Bericht, der 1783 unter dem Titel »Reise um die Welt mit Captain Cook« erschien. Hans Bender hat das Buch gelesen. Sein Feature über die Abenteuer von Cook und Zimmermann beginnt mit der Landung in Australien. Die Ursendung lief im Deutschlandfunk am 16.09.1974. Cook und drei seiner wissenschaftlichen Begleiter landen im Beiboot an der Küste, wo staunend die Eingeborenen stehen, die so weißhäutige Menschen in bunten Uniformen noch nie gesehen haben. Einige der Eingeborenen versuchen sogar, sich zu wehren. Sie schleudern Wurfspeere, sie werfen Steine. Cook lässt zwei Musketen abfeuern. Die Landung glückt. Cook hat einem der größten weißen Flecke der Erdkarte Umrisse gegeben. Er hat die fruchtbare Ostküste von Australien und zuvor die Ostküste von Neuseeland entdeckt. Er hat die Erforscher vor ihm, Abel Jans Tasman, Willem Jans, Anton Roche, William Dampier, John Byron und alle anderen überrundet. Cook ist der Kolumbus der englisch sprechenden Erdteile des Pazifik. In der Australian National Library von Canberra wurde 1970 eine Gedächtnisausstellung gezeigt. Alle Dokumente der Entdeckung waren zusammengetragen worden. Karten, Logbücher, Kupferstiche, Medaillen, Schiffsmodelle, nautische Geräte, Uniformen und Bücher. Vor allem Bücher, in denen Cooks und der anderen Entdecker Taten beschrieben waren. In einer Vitrine stand das Exemplar eines schmalen Buches, auf dessen Titelseite in der Fraktur des 18. Jahrhunderts zu lesen war: Heinrich Zimmermanns von Wiesloch in der Pfalz Reise um die Welt mit Captain Cook, Mannheim, bei C.F. Schwan, kurfürstlicher Hofbuchhändler, 1783. Ich selber stand vor dieser Vitrine und diesem Buch, und es hat mich mehr angerührt als alle anderen Besucher der Ausstellung, denen die Herkunft des Verfassers kaum etwas sagte. Dieser Zimmermann war ein Landsmann von mir. Wiesloch war die Kreisstadt des Dorfes, in dem ich geboren wurde und die Kindheit verlebt habe. Um die halbe Erdkugel war ich geflogen, um Australien und Neuseeland zu sehen, und entdeckte in der Hauptstadt Australiens das Buch eines Autors, dessen Name ich zu Hause noch nie gehört hatte. Wiesloch, eine Kreisstadt im nördlichen Baden, 15 Kilometer südlich von Heidelberg, die damals, bis Napoleon das Großherzogtum Baden gründete und die Pfalz abtrennte, zur Kurpfalz zählte. Als ich später wieder einmal nach Wiesloch zu Besuch kam, erkundigte ich mich nach Heinrich Zimmermann. Ein Beamter der Stadt lieh mir das einzige Exemplar der Reise um die Welt, das dem Stadtmuseum gehört. Ich las das Buch in der Fraktur des 18. Jahrhunderts, 110 Seiten auf schmalem Format, so dass nur 27 Zeilen auf einer Seite stehen können. Rokokohafte Vignetten verzierten einige Seiten und unter dem Titel ist Zimmermanns Porträt zu sehen als Scherenschnitt. Das Profil eines jungen Mannes mit kräftiger Nase und ausgeprägtem Kinn, mit vollem Haar, das in der Mode der Zeit hinten zu einem kurzen Zopf zusammengebunden ist. Ein junger, gewöhnlicher Mann, der sich wiederum von den anderen gewöhnlichen Leuten der Stadt unterschied, weil er mehr Fernweh als Heimweh hatte und weil er als Matrose des Captain Cook unterwegs war, 4,5 Jahre lang, und weil er, der andere Handwerke erlernt oder ausgeübt hatte, auch noch sehen wollte, wie es auf der See hergehe. Zudem darüber ein Buch zu schreiben und es zu veröffentlichen, den Ehrgeiz hatte. Ein Buch, das zu seiner Zeit nicht unbeachtet geblieben ist und das uns auch heute noch interessieren muss als Zeugnis der Zeit, des vielbewegten 18. Jahrhunderts mit seinen Antithesen, mit seinen Ideen und Revolutionen, welche die Welt veränderten. Heinrich Zimmermann wurde am 25. Oktober 1741 in Wiesloch als Sohn des Chirurgus Johann Heinrich Zimmermann und seiner Ehefrau Anna Maria aus Bayertal, das ist ein Nachbarort im Kraichgau, geboren. Er erlernte, was den höhergestellten Vater sicher überraschte, das Gürtlerhandwerk, lernte also schöne Gürtel für Frauen und Männer und kunstvolle Sättel für die Pferde anfertigen. Der Bedarf an Gürteln und Sätteln scheint im nüchternen 18. Jahrhundert jedoch nicht so groß gewesen zu sein wie im prunkliebenden barocken Jahrhundert davor. Zimmermann ging weg aus seiner Geburtsstadt, und es schien ihm nicht schwer gefallen zu sein, den Beruf jeweils nach Bedarf zu wechseln. In Genf arbeitete er als Rotgießer und als Vergulder, bald darauf in Lyon als Glockengießer und in Paris schließlich als Schwertfeger. Eines Tages zog es ihn nach London, wo er in einer Zuckersiederei Arbeit fand. Er hörte wie alle Welt damals von den Weltumsegelungen des Captain Cook, der schon zweimal zurückgekehrt war und der eben zu einer dritten Weltreise sich vorbereitete. Im Hafen von Deptford wurden bereits die Schiffe instand gesetzt und beladen. Die Discovery und die Resolution. Die Discovery war ein Schiff von 299 Tonnen, das eigentlich für den Kohlentransport gebaut worden war. Ein vergleichsweise kleines Schiff, das jedoch einen geräumigen Laderaum und keinen allzu tiefen Seegang hatte. Die Resolution hatte bereits die zweite Weltreise bestritten und eigentlich hätte sie ausgetauscht werden müssen gegen ein neues Schiff. Sie wurde im Hafen von Deptford überholt, doch nicht sorgfältig genug. Das Schiff sollte auf der strapaziösen Reise viel Ärger bereiten, Verzögerungen und immer neue Reparaturen, ja, sogar zur Ursache des Todes von James Cook werden, der damals die Welt schockierte. Kommandant der Discovery war Charles Clark, Kommandant der Resolution Cook persönlich, dazu John Gore, ein Leutnant, der schon mit Cook zusammen auf der Endeavour gefahren war und später nach Cooks und Clarks Tod beide Schiffe nach England zurückbringen sollte. Heinrich Zimmermann erzählt das alles in seiner Sprache. Er setzt die Zahlen und die Daten hinzu. Auf meiner im Jahre 1770 angetretenen Wanderschaft musste ich, weil ich auf der erlernten Gürtlerprofession, teils aus Mangel der Professionisten selbst, nicht allerorten Arbeit finden konnte, allerlei Wege zur Gewinnung meines Brotes einschlagen. Und unter anderem zu Genf bei einem Rotgießer und bei einem Vergulder, zu Lyon bei einem Glockengießer, zu Paris bei einem Schwertfeger und zu London in einer Zuckersiederei Arbeit nehmen. Ich wollte, nach dem mir angeborenen frischen Pfälzermute, auch noch versuchen, wie es auf der See hergehe. Und da in dem Jahre 1776 von dem Königreich Großbritannien zwei Kriegsschaluppen, nämlich die alte Resolution und Discovery, auf neue Entdeckungen ausgeschickt wurden, so ging ich unterm 11. März nämlichen Jahres auf letztere als Matros in Dienste. Die Resolution hatte 112 Mann und 16 Kanonen, die Discovery aber 72 Mann und 12 Kanonen an Bord. Erstere wurde von dem bekannten Weltumsegler Herrn Captain James Cook als Kommodore, letztere aber von dem Herrn Kapitän Karl Clark kommandiert. Die Zeugnisse der Zeit sprechen von hervorragendem Personal, das angeheuert wurde. Wissenschaftliche Begleiter, Botaniker, Astronomen, Kartografen, Maler, erfahrene Offiziere, die sich schon anderswo ausgezeichnet hatten oder bei der ersten und zweiten Expedition dabei gewesen waren. Dazu eine ausgesuchte Mannschaft. Junge Leute waren bevorzugt. Heinrich Zimmermann unter ihnen, 34-jährig, als Matrose. Über seine Sprachkenntnisse schweigt er sich aus. Einmal erzählt er von einem weiteren Deutschen unter der Mannschaft, einem Bartholomäus Lohmann aus Kassel. In Cooks Stab ist ein Maler aus der Schweiz beschäftigt, Dr. Weber, doch Zimmermann hat keinen Kontakt mit ihm verzeichnet. Die erste und zweite Expedition hatte Cook in Räume geführt, über die schon Kenntnisse früherer Forscher vorlagen. Seine ganz eigenen Verdienste, Cook entdeckte die fruchtbaren Ostküsten Australiens und Neuseelands. Er entdeckte Neukaledonien und erforschte die neuen Hebriden. Cook zerstörte den jahrtausendalten Mythos eines riesigen Südlandes. Dafür umsegelte er die Antarktis und erfasste exakt ihre Umrisse. Kein anderer Seefahrer unternahm so ausgedehnte Reisen und brachte so detaillierte Funde zurück. Er verbesserte die Technik der Navigation, und eines seiner größten Verdienste war, die Ursachen des Skorbuts erkannt und ihm durch vitaminhaltige Kost entgegengewirkt zu haben. Durch Sauerkraut und Maische. Die Admiralität schrieb Cook die Route seiner dritten Reise vor. Via Madeira, Kap Verde, über die Kanarischen Inseln zum Kap der Guten Hoffnung sollte er zu seiner alten Basis nach Neuseeland segeln und von da aus nach Otaheite auf die Gesellschaftsinseln, um dort den vornehmen Wilden namens Omai, den Kapitän Furneaux von der zweiten Reise mitgebracht und den man in London bestaunt hatte, abzuliefern. Wichtigste Instruktion war jedoch, weiter nach Norden zu segeln, um zwischen Kanada und Russland eine schiffbare Route vom Pazifik zum Atlantik zu finden. Die Passage vom Atlantik zum Hudson Bay war bereits bekannt. Aber wenn auch Samuel Hahn und andere nachgewiesen hatten, dass es von dieser Bay zum Pazifik keinen Seeweg gab, so hoffte man immer noch, dass weiter nördlich eine Passage gefunden werden könnte. Dafür war ein Preis von 10.000 Pfund ausgesetzt worden. Heinrich Zimmermann beabsichtigte, nicht nur ein Akteur dieser Reise zu werden, sondern auch ihr Zeuge. Ich nahm mir gleich bei dem Anfange der Reise vor, alle Entdeckungen und alle Begebenheiten, soweit mein gemeiner Verstand reichet, fleißig zu bemerken. Brauchte aber dabei, weil ich voraus wusste, dass man, wie auch wirklich geschehen, die hiervon öffentlich handelnden Papiere entweder einliefern oder zernichten muss, die Vorsicht, dass ich mir noch ein kleines Schreibheft hielte und in diesem das Hauptsächlichste ganz kurz mit halben Worten in deutscher Sprache niederschreibe. Dieses von mir glücklich gerettete Schreibtäflein und mein Gedächtnis sind die wichtigsten Grundlagen meiner Beschreibung. An der zweiten Weltreise des Captain Cook während der Jahre 1772 bis 1775 hatte ein anderer Deutscher teilgenommen, der in der Literatur- und Geistesgeschichte einen hohen Stellenwert hat, Georg Foster. Auch sein Vater, Dr. Johann Reinhold Foster, war im wissenschaftlichen Stab an Bord der Resolution. Beide zeichneten als Autoren des Werkes »Reise um die Welt«, das zuerst in englischer Sprache und später in deutscher erschien, 9 Jahre vor Zimmermanns bescheidenerem Buch. Man weiß inzwischen, wie viel größer der Anteil des Sohnes war an der literarischen Gestalt vor allem und dass Georg Foster alle anderen Veröffentlichungen, auch die englischen, übertrumpfte, sowohl durch die wissenschaftliche Fundierung als auch durch die persönliche Beobachtung und Beschreibung. Foster vertrat humanistische und aufklärerische Tendenzen. Er war sich auch der Methode seiner Reisedarstellung und seiner Wirkung auf die Leser bewusst. Georg Foster hat, wie seine Vorsätze sagen, die spätere Reiseliteratur vorbereitet. Er hat als erster das Verhältnis zur Natur und zur Landschaft gelehrt, wie er es erfahren hatte, auf den Inseln Polynesiens, auf Tahiti vor allem. Er brachte eine klassische Bildung mit, die ihn die Menschen, die Kulte und Feste der mahagonibraunen Eingeborenen mit homerischen Vorzeiten vergleichen ließ. Er bestaunte das Neue und Wunderbare, das Anmutige und Natürliche der neu entdeckten Welt, die vor ihm kein anderer mit dem gleichen Feuer der Begeisterung beschrieben hatte. Er wusste, wodurch seine Beschreibung der Weltreise von anderen Beschreibungen sich unterschied, von Cooks eigenen Beschreibungen zum Beispiel. Unsere Beschreibungen sind sehr wesentlich voneinander unterschieden, weil ich über alles, was die innere Haushaltung des Schiffs oder der Matrosen betrifft, kurz weggegangen bin. Auch habe ich mich mit gutem Bedacht aller Erzählungen der Schiffmanövers mich enthalten und nicht zu bestimmen gewagt, wie oft wir bei stürmischem Wetter die Segel einriften oder gar einbüßten, wie viele Wendungen wir machten, um eine Landspitze zu umfahren und wie oft das Schiff unserem Palinurus zum Trotz ungehorsam ward oder nicht folgen wollte. Genau das war Heinrich Zimmermanns Bereich. Er gehörte zur Haushaltung der Discovery, auf und unter Deck. Er brachte keine humanistische Bildung mit, sondern seine Erfahrungen der Wanderschaft in 3 Ländern und seine Talente, die er in mehreren Berufen bewiesen hatte. Er besaß einen frischen Pfälzermut und die, wie er so bildhaft in seiner Vorrede schreibt, Neugier des Matrosen, die Sachen anzustaunen. Seine Methode war einfach. Er wollte auf seine Art erzählen, und dass ihm Fehler unterliefen, grammatische oder orthografische, bittet er zu entschuldigen. Wie viele ihm der gebildete Hofbuchhändler Schwan in Mannheim, bei dem Schiller gern seine Räuber verlegt gesehen hätte, verbessert hat, ist hinterher schwer auszumachen. Zimmermann ist gut unterrichtet. Er kennt die Instruktionen und ganz konkret gibt er die Ziele der dritten Reise wieder. Die Reise an sich selbst hatte die Entdeckung einer Durchfahrt zwischen beiden Weltteilen Amerika und Asia auf der nordwestlichen und nordöstlichen Seite zum Hauptgegenstande und waren deswegen sowohl 10.000 Pfund als auch, wenn wir uns die 5 Grad dem Nordpole näherten, noch weitere 5.000 Pfund Sterling zur Belohnung ausgesetzt. Dann musste der bekannte Omai auf dieser Reise nach seinem Vaterland zurückgebracht werden. Zimmermann nennt die Häfen, in denen die Schiffe ankern, und er erwähnt die Stürme, die schon auf dem Weg zum Kap der guten Hoffnung zu überstehen sind und die ersten 5 Leben kosten. Er bemerkt, wann die Segel und das Tauwerk ausgebessert werden müssen und erkennt den Lebensvorrat, der unter Deck gestapelt liegt. Er zählt die Tiere auf, die mitgeführt werden, Pferde, Kühe, Schafe, Ziegen, ein Pfauenpaar, die den Eingeborenen als Geschenke mitgebracht und in ihrer Umgebung heimisch werden sollen. Er notiert die Temperaturen und nach der Ankunft auf Tasmanien macht er den ersten Versuch einer Beschreibung von Eingeborenen, den Aboriginals, und ihrem Benehmen, aus der man seine gute Beobachtungsgabe folgern kann. Die Wilden sind von ganz dunkelbrauner Farbe, haben ganz kurze, wollige Haare und sind nach der Äußerung des Herrn Cook den Eingeborenen auf der Küste von Neuholland ganz ähnlich. Sie gehen ganz entblößt und beiderlei Geschlechter bedecken niemals ihre Scham. Die Weiber hatten ihre kleinen Kinder auf dem Rücken hangen und trugen sie mit sich, wo sie hingingen. Ihre Mundart ist ganz fein. Von ihrer Aussprache konnten wir und auch Omai nicht das Mindeste verstehen. Ihr Wuchs ist nicht der schönste und bemerkten wir unter ihnen eine sehr krüppelhafte und bucklichte Mannsperson, die nebst dieser Ungestalt noch damit sich von allen anderen unterschied, dass er ganz feuerrotes, wollichtes Haar hatte. Dieser war gleichwohl, so viel wir an dem verehrenden Betragen der übrigen annehmen konnten, der Befehlshaber von ihnen. Waffen nahmen wir bei ihnen gar keine wahr und hielten sie daher für gute, unschuldige Leute. Und konnte Herr Cook über den Unterschied dieser gegen jenes ungesellige wilde Volk auf der Küste von Neuholland seine Verwunderung nicht genug äußern. Ihre Nahrung besteht, soviel ich in der Geschwindigkeit erforschen konnte, in Seemuscheln, Seeaustern und sonstigen Fischen, auch allerlei Wurzeln. Es war keine Spur von Ackerbau, noch von fruchtbaren Bäumen, auch sogar nicht von Hütten anzutreffen. Das Brot, so wie er ihnen reichten, nahmen sie zwar an, warfen es aber gleich wieder weg. Zimmermann verzichtet auf die Beschreibung von Neuseeland, weil diese Beschreibung schon weitläufig in der Beschreibung Cooks der Reise vorher enthalten sei. Also hat Zimmermann sie wahrscheinlich gekannt und gelesen. Er dagegen erzählt von den Menschenfressern auf Neuseeland, die es sogar zugeben, die neuen Matrosen, die auf der Reise vorher in ihre Hände gefallen waren, verspeist zu haben. Schaudernd sehen Zimmermann und andere noch die Gebeine, die umherliegen, und einer der Menschenfresser, der sich Don Pedro nennt, kommt sogar an Bord. Es kommt zu einem nächtlichen Überfall auf die an Land errichteten Zelte, doch die Wachen sind aufmerksam und zerschlagen den Angriff. Zimmermann bestaunt das unterschiedliche Verhalten der Eingeborenen, ihre Feindschaft oder Freundschaft. Er zählt die Früchte auf, die sie als Geschenke bringen, Kokosnüsse, Bananen, Pomeranzen und Früchte, die er nicht kennt und zu beschreiben versucht. Er rühmt die angenehme Freiheit der Frauenzimmer, die von den Männern beider Schiffe nicht verschmäht werden. Sie stehlen sich in die Büsche und bleiben viel länger aus, als die strengen Befehle es erlauben. Sogar der Diener Cooks lässt sich verführen, gleich mit mehreren Frauen, in die er sich verliebt, weit ins Land sich zu entfernen. Wurde aber von dazugekommenen Mannspersonen ganz entkleidet und musste ganz nackt in das Schiff zurückkehren. Der Vorgang wurde von Herrn Cook nicht viel geachtet, sondern im Gegenteil, sein Bediener von ihm über seine Unbehutsamkeit ausgeschändet und von uns allen auch noch verspottet. Auf der tahitischen Insel Morea, die zum ersten Mal betreten wurde, stahlen die Eingeborenen vom Vieh der Schiffe, das man zur Weide ins Gras geführt hatte, eine Ziege. Cook war erregt, er stellte den König von Morea zur Rede. Weil die Eingeborenen nichts zugeben, Cook sogar verspotten, befiehlt er den Soldaten, alle Hütten abzubrennen, sogar die Boote der Eingeborenen zu zerstören. Zimmermann nimmt Partei für die Eingeborenen, gegen seinen Käpt'n, und am meisten verwundert ihn das Verhalten Omais, der doch einer der Eingeborenen ist. Den Schaden, der den Einwohnern dadurch verursacht wurde, können sie in einem Jahrhundert schwerlich mehr ersetzen. Die Leute hatten nach ihrer Art die prächtigste, zum Teil auch sehr große und mit viel Mühe gearbeitete Kahns. Ich muss daher des Herrn Cooks Verfahren einigermaßen missbilligen. Als etwas Besonderes sahen wir an, dass Omai selber und frei von seinen Ruderknechten bei dieser Verwüstung das Mehreste getan und sich weit ärger dabei als wir Europäer betragen haben. Auch bei einem viel dramatischeren Vorgang missbilligt Zimmermann das Verhalten seines sonst so verehrten Käpt'ns. Auf der tahitischen Insel Huaheine entwendete einer der vornehmen Eingeborenen, ein Eri, den Quadranten, mit dem Cook zusammen mit dem Astronomen Bailey und dem Leutnant King eben Beobachtungen am Firmament gemacht hatten. Der Eri wurde gefasst, Cook befahl die Strafe. Herr Cook ließ den Eri auf dem Schiff bewachen und den anderen Tag auf dem Verdeck auf den Rücken so lang geißeln, bis die Fetzen der Haut wegflogen. Er murrte beständig aus Bosheit, bat nicht um Nachlass und schrie nicht einmal. Herr Cook befahl endlich, dass man ihn losbinde und so lange zu geißeln fortfahren sollte, bis er über Bord springe. Dieses tat er zwar, murrte aber immer dabei. Und in selbiger Nacht riss er in dem Omai-Garten die angelegten Weinstöcke, die wir vom Kap der Guten Hoffnung mitgenommen, heraus und zerstreute noch Verschiedenes in dem ihm angelegten Garten. Omai suchte selben mit seinen Leuten gleich wieder auf, brachte ihn an das Schiff, und Cook ließ ihm, weil er sah, dass die Schläge nichts halfen, beide Ohren durch einen Matrosen abschneiden und über Bord jagen. Zimmermann hatte sich Vorgänge notiert, die in anderen Reiseberichten nicht erscheinen, todernste oder belanglose, aus seiner Sicht. Stürme gilt es zu überstehen und zu beschreiben, und Zimmermann ist in seinem Element, wenn er Gefahren und Verwüstungen schildert. Wir, schreibt er, ohne sich eigens hervorzuheben. Unterwegs, den 29. Juli, zerplatzte auf der Discovery in einem außerordentlichen Sturm abends zwischen 7 und 8 Uhr unser Maintopmast und zerrissen meistens die Segel. Der Maintopmast selber bekam einen Sprung und wir wurden daher in die äußerste Not versetzt. Aber wir halfen uns gleich wieder, so gut wir konnten. Besonders umwunden wir den Maintopmast oben mit Stricken, steckten einen kleinen Mast ein, damit wir unsere Reise fortsetzen konnten. Omai, der interessante Fahrgast, den Zimmermann immer wieder erwähnt, kommt in seiner alten Heimat an. Den 12. Oktober landeten wir vor der tahitischen Insel Huaheine, so des Omai Vaterland ist. Er erblickte das Land zuerst. Zum Zeichen dessen steckte er auf seinem vorausgegangenen eigenen Kahn die ihm von Herrn Cook geschenkte englische Flagge auf und schoss eine Flinte los, so wie er ihm von den Schiffen antworteten. Die Einwohner der Insel hatten sich bei unserer Landung, weil sie von ihres Landsmanns Ankunft schon von den anderen Inseln Nachricht bekommen hatten, versammelt und empfingen ihn sehr freundlich und freudig. Der König schenkte gleich Omai die ganze Gegend um den Hafen, wo wir geankert. Herr Cook ließ Omai ein Haus von Holz, wozu wir vieles von den zu Morea verwüsteten Kahns benutzten, dann auch einen Garten anlegen und diesen mit europäischen Gewächsen besamen. Cook hinterließ Omai einen Hengst und ein Stuttenpferd, 4 Schafe, ein paar Enten und ein paar Pfauen, wie auch die 2 aus Neuseeland mitgenommenen Jungen zur Bedienung. Dann überließ er ihm noch, auch in einem unter dem Hause gemachten Magazin, einen guten Vorrat von Schießpulver und Blei und belehrte ihn, wie er das Pulver erhalten und vor dem Feuer bewahren sollte. Omai war mit dem ihm erbauten Hause nicht wohl zufrieden und sagte, dass Ihre Majestät, der König von England, ihm ein Haus versprochen, wo er in das obere Zimmer gehen könnte, das von ihm erbaute aber nur einstöckig sei und in England man in dergleichen Schweine hineintäte. Herr Cook lachte und erwiderte, dass er es nicht besser verdient hätte. Insel um Insel gilt es zu beschreiben. Die Expedition verläuft undramatisch, mehr alltäglich als ungewöhnlich. Die Vorgänge wiederholen sich, die Landungen, die Ausflüge ins Land, die Unglücksfälle, die Diebereien, Weibergeschichten. Die Resolution und die Discovery segelten nach Norden und in den ersten Tagen des Jahres 1778 näherten sie sich einer Inselgruppe, die auch nicht Cook, der alle bisherigen Erkundungen und Beschreibungen früherer Entdecker kannte, im großen leeren Gewässer des östlichen Pazifiks erwartet hatte. Cook nennt die Inseln Sandwich-Inseln, nach Lord Sandwich in London, der die Instruktionen mit unterzeichnet hatte, und nachdem man jene Art belegter Brote nennt, die er, um als passionierter Schachspieler Zeit zu sparen, erfunden haben soll. Später hat der Name Hawaii den ersten Taufnamen verdrängt. Cook selber hat in seinem Logbuch die Annäherung und die erste Begegnung mit den Bewohnern Hawaiis geschildert. Freitag, den 2. Januar. Wir sahen weiterhin jeden Tag Seevögel in der zuletzt genannten Art, zuweilen in größerer Anzahl denn zu anderen Zeiten. Und zwischen 10 Grad und 11 Grad Breite sahen wir auch einige Schildkröten. All die ward angesehen als ein Zeichen nahenden Landes. Indes sahen wir keines bis zum Tagesanbruch am Morgen des 18., da ein Eiland entdeckt ward, welches Nordost bis Ost auftauchte. Und wenig später sahen wir weiteres Land auftauchen, im Norden und zur Gänze getrennt vom Ersteren. Beide erschienen als hohes Land. Montag, 19. Januar. Bei leichter Brise segelten wir nunmehr auf das östliche Ende des zweitgenannten Eilandes zu, welchem wir uns alsbald bis auf 2 Meilen genähert hatten. Wir waren uns dieses Augenblicks im Zweifel, ob nun dieses Land vor uns bewohnt sei oder nicht. Jedoch war dieser Zweifel gar bald schon aufgeklärt, sahen wir doch einige Kanus von der Küste ablegen und sich dem Schiff nähern. Unverzüglich gab ich ihnen Gelegenheit, zu uns heranzukommen, und in jedem waren 3 bzw. 4 Männer. Und wir waren höchstlich überrascht zu sehen, dass sie derselben Nation angehörten wie die Leute von Otaheite und den anderen Eilanden, welche selbige wir letztlich besucht hatten. Keiner großen Überredungskunst bedurfte es, sie dazu zu bewegen, längsseits zu gehen. Jedoch konnten wir keinen einzigen bewegen, an Bord zu kommen. Nur einige wenige Fische tauschten sie mit uns gegen Dinge, die wir ihnen anboten. Heinrich Zimmermann hat die gleiche Ankunft auf Hawaii beschrieben. Das Datum differiert mit dem Datum von Cooks Logbuch um einen Tag. Die gleichen Vorgänge sind zu erkennen, aber wie viel farbiger sind sie bei Zimmermann, bei aller Kürze, die er bevorzugt, beschrieben. Er schildert innerhalb des großen Vorgangs die kleinen Vorgänge. Sein Ton ist frisch, seine Beobachtung unmittelbar und seine Erwartungen von einem neu entdeckten Land realistisch. Zum Glück entdeckten wir den 20. Januar, ungefähr im Grad 22 nördlicher Breite und ungefähr 225 östlicher Länge, eine Insel so hohes Land hat. Und dieses machte uns gleich Mut, dass wir hier frisches Wasser bekommen würden. Viele Einwohner kamen mit ihren Kahns gegen uns gefahren. Es waren die schönsten Leute, die wir unter allen wilden Nationen gesehen. Wir suchten sie mit freundschaftlichen Zeichen und Vorzeigungen verschiedener Geschenke an das Schiff zu locken. Anfänglich weigerten sie sich dessen. Und aus ihrer über die Schiffe bezeigten großen Verwunderung konnten wir annehmen, dass diese Leute noch nie zuvor Schiffe gesehen hatten. Einer von ihnen wagte es endlich, dicht zu uns an die Schiffe zu kommen. Und als dieser mit einem roten Stück Tuch beschenket wurde, so folgten verschiedene von seinen Landsleuten ihm nach. Diese nahmen auch gleich Geschenke an. Und als wir ihnen von den auf dem Schiffe gehabten lebendigen Schweinen, die wir von Tahiti mitgebracht, vorgezeigt hatten, so riefen sie gleich aus Booa. Im Logbuch Captains Cook vom 19. Januar ist ein Ereignis verzeichnet, das auch bei Zimmermann wiederkehrt. Wieder ein Diebstahl. Die Eingeborenen haben eine andere Auffassung von Dein und Mein, was nicht niedl- und nagelfest ist, ergreifen sie, um es mitzunehmen. Cook erwähnt den Diebstahl eines Hackbeils aus der Küche. Um 9 Uhr, da wir uns nunmehr recht nahe der Küste befanden, sandte ich 3 bewaffnete Boote unter dem Kommando von Leutnant Williamson aus, nach einem geeigneten Landeplatz und frischem Wasser zu suchen. Ich gab ihm Befehle, so er es notwendig fände, zu landen, um nach Letzterem zu suchen, so sollte er nicht erlauben, dass mehr als einer der Männer das Boot verließe. In diesem selbigen Augenblick, da die Boote abstießen, stahl einer der Indianer das Hackbeil des Fleischers, sprang über Bord, schwang sich in den Kanu und ruderte auf die Küste zu. In Zimmermanns Beschreibung ist das Hackbeil ein Küchenmesser. Der Matrose ist mehr beteiligt als der Käpt'n, und die Schüsse, die dem Dieb nachgefeuert werden und die Cook nicht mitteilt, erwecken in Zimmermann wieder die menschliche Anteilnahme. Inzwischen, als Herr Cook drei Boote zur Aufsuchung frischen Wassers ausheben ließ, entwendete einer der Wilden an dem Bord der Resolution aus der Küche das Küchenmesser, sprang damit über Bord und eilte mit seinem Kahn dem Lande zu. Wir verfolgten ihn mit den eben ausgehobenen gewesenen Boots, konnten aber, weil er sich in die fürchterlichste Brandungen gewagt, nicht einholen. Wir schossen einige Male nach ihm, trafen ihn aber, wie wohlen, zum Glück nicht. Und da die übrigen am Lande gleich bemüht waren, ihren Landsmann nebst dem Diebstahl in Sicherheit zu bringen, so konnten wir ihm die Beute nicht mehr abjagen. Ein anderer Vorgang lässt sich ebenfalls vergleichen, weil ihn wieder beide und jeder aus seiner Perspektive aufgeschrieben haben. Zwischen Leutnant Williamson, der in Cooks Auftrag Trinkwasser zu suchen, mit drei Beibooten in einer Bucht gelandet war, und den Eingeborenen kam es zu einem Zusammenstoß. Sie bedrängten Williamson so sehr, dass er die Nerven verlor. Er schoss in die Menge und tötete einen der Eingeborenen. Cook, der von den Vorgängen erst später erfuhr, segelte mit der Discovery näher zur Küste. Er selber fuhr mit drei Leuten im Beiboot der Landestelle zu, um die Wasserstelle zu besichtigen, aber auch, um die Stimmung der Eingeborenen auf die Probe zu stellen. Einige hundert, die sich am Strand vor ihrem Dorf versammelt hatten, benahmen sich anders, als Cook erwartet hatte. Desselben Augenblicks, da ich den Strand betrat, fielen sie alle auf ihre Angesichter nieder und verweilten in jener unterwürfigen Haltung, bis ich Zeichen gab, sich zu erheben. Die Gegner haben diese Beschreibung genau gelesen und sie haben daraus den Vorwurf abgeleitet, Cook habe sich auf Hawaii wie ein Gott verehren lassen. Tatsächlich gibt Cook keinen weiteren Kommentar. Kein anderer Zeuge hätte ihn jedoch besser entlasten können als der deutsche Matrose Zimmermann. Auch er hat die Szene beobachtet, aber wie viel natürlicher ergibt sich in Zimmermanns Beschreibung die Verehrung, und Cook verhält sich dabei wie einer, der sie eher überrascht als arrogant entgegennimmt. Es war wieder eine große und weit stärkere Anzahl Menschen als tags vorher versammelt. Herr Cook gab Befehl, dass niemand aus den Boots sich begeben sollte, gab seine Flinte einem Matrosen und stieg allein und nur mit einem Hirschfänger bewaffnet aus. Wie er den ersten Schritt an Land tat, fielen alle Anwesenden nieder auf ihr Angesicht. Cook sah sich um und lachte herzlich darüber, hob einige der Ältesten und Vornehmsten, die sich durch ihre Kleider unterschieden, auf, umarmte sie und gab ihnen Geschenke. Die anderen blieben liegen. Vier davon gingen fort und brachten ihren König. Ein jeder hielt eine Handvoll Zuckerrohr als einen Sonnenschirm über ihn. Alle Akteure und die Schiffe werden nochmals zurückkehren auf die Sandwich-Inseln oder die Inseln von Hawaii. Ihre Entdeckung war die Überraschung der dritten Weltreise. Aber noch war nicht das Ziel, das befohlen war, erreicht, die Passage im Norden vom Pazifik zum Atlantik. Cook segelte zunächst entlang der nordwestlichen Küste Kanadas. Er hielt sich an die Route Berings, des großen dänischen Forschers, vor ihm. Cook segelte bis nach Cainsland, vorbei an Kaps und Inseln und Bergen, denen er ihre Namen gab, die sie noch heute haben. Mount Edgecumbe, Edgecumbe Bay, Cross Sound, Kind Williams Sound, Green Island, Cap Elizabeth, Points Bank, Barrent Island, Cap Douglas. Danach segelte Cook entlang der Küste von Alaska, wobei er seine berühmt gewordene geografische Beschreibung zu Papier brachte. Er sichtete den Shishaldin-Vulkan auf Unimak Island und am nördlichsten Punkt der Insel Unalaska, den er Providence nannte, erlitt die Resolution beinahe Schiffbruch. Durch die Beringstraße fuhr Cook in die Arktis, kreuzte durch Eisfelder hin und her zwischen der amerikanischen und der asiatischen Küste. Er sichtete Cape of Wales, den westlichsten Punkt Alaskas, das Icy Cap in der amerikanischen Arktis und das Nordkap an der nordöstlichen sibirischen Küste. Zimmermann interessieren auch die anderen, viel düstereren Bilder. Er beschreibt die Stürme, das Eis, die Menschen, die er weniger schön findet als die Menschen Polynesiens. Indianer, die sich bemalen oder Masken tragen und noch diebischer und aggressiver sind als die Polynesier. Weiter im Norden erstaunen ihn Menschen, die sich in Felle und Häute kleiden, die vor Schmutz stinken, aber mit gefährlichen Pfeilen und Bogen umzugehen wissen. Geradezu grauenerregend die Menschen zwischen dem 58. und 59. Breitengrad, die zwei Mäuler haben. Auch Cook erwähnt sie, ohne genaue Angabe des Ortes. Doch Zimmermann ist wieder viel drastischer. In diesen oben gemeldeten Graden 58 und 59 unterscheidet sich auch das Volk von dem übrigen. Denn hier bemerkten wir, dass die Einwohner an der unteren Lippe sich noch einen Mund schnitten und sich auch falsche Zähne von Abgestorbenen künstlich einsetzten. Abenteuerlich waren diese Leute mit zwei Mäulern und wie sie zu beiden die Zunge herausstreckten anzusehen. Und machte selbige dieses dabei noch grässlicher, weil sie unten an der Nase durch den Nasenknorbel ein ungefähr 5 bis 6 Zoll langes, dünnes Bein gezogen haben. Zimmermann bedauert, nicht mehr Zeit und Gelegenheit zu haben, Beobachtungen über die Religion, die Sitten und Gebräuche der unterschiedlichen Bewohner der nördlichen amerikanischen Küsten einholen zu können. Erstaunt über ihre Geschicklichkeit beim Fischfang, er sieht sie mit Harpunen bei der Walfischjagd, pedantisch, nie vergessend, den Breitengrad und das Datum zu nennen, berichtet Zimmermann über das Hin- und Herkreuzen der Expeditionsschiffe zwischen den Küsten. Und er vergisst nie mitzuteilen, in welcher Verfassung sich dabei Herr Cook befindet. Wir gingen zurück bis an den eben genannten Cookstown und strichen alsdann wieder grad hinüber auf die amerikanische Küste, wo wir von dem Grad 65 längs hinaufgingen. Den 15. August kamen wir an die amerikanische Küste in dem Grad 71 und nahmen das erste Eis gegen den Pol zu wahr. Als wir aber in den Grad 72 kamen, wurden wir von dem Eise fast ganz umringt und eingeschlossen. Wir machten uns wieder los, und weil wir vor Eis nicht weiterkommen konnten, auch auf dieser Seite unseren Wunsch zur Ausfindung einer Durchfahrt vereitelt sahen, so begaben wir uns wieder zurück bis in den Grad 71 und von da an dem Eise, so hart es möglich war, wieder hinüber nach Asien, um hier abermal unser Glück zu suchen. Es gelang uns aber auf dieser ebenso wenig als auf der amerikanischen Seite. Und weil Herr Cook vermutete, dass beide Weltteile am Pole zusammenhängen und seine Vermutung dadurch bestärkt wurde, weil die Meerenge in dem Grad 71 nur noch ungefähr 30 deutsche Stunden breit und wir hier in der größten Tiefe nur 22 Faden Wasser fanden, so gab er alle Hoffnung auf, in dieser Gegend einen Durchgang zu finden. Die Prämie für den Finder der Passage, die Zimmermann dreimal erwähnt, wird nicht vergeben werden. Cook, auch Clark, der eine eigene kurze Expedition weiter in die Beringstraße unternommen hat, erhärteten die Tatsache, es gibt keinen für Schiffe passierbaren Durchgang vom Nordpazifik zum Atlantik, weder im Westen noch im Osten. Die Strapazen, die Stürme vor allem, haben die Besatzung erschöpft. Die Resolution musste immer wieder ausgebessert, sogar ein Leck notdürftig gestopft werden. Cook notiert im Logbuch am 16. September 1778 die Problematik. Nun ich mich zur Gänze überzeugt habe, dass Mr. Stählins Karte fehlerhaft sein muss und nicht die meine, so war es hohe Zeit, daran zu denken, diese nördliche Teile alsbald zu verlassen und uns auf einen Platz zurückzuziehen, da wir den Winter verbringen konnten und wo ich Erfrischung für die Leute und eine gewisse Ergänzung unserer Vorräte erreichen konnte. Petropawlowska in Kamtschatka schien mir nicht der Ort zu sein, da ich das eine oder andere für eine große Menge Menschen erreichen konnte. Und außerdem hatte ich auch andere Gründe, zu jener Zeit nicht dorthin zu gehen, deren erster war, 6 oder 7 Monate untätig in irgendeinem Hafen zu liegen. Kein Platz wäre so geeignet, innerhalb unserer Reichweite, allwo wir erwarten konnten, all diese notwendigen Dinge zu finden, wie die Sandwich-Inseln. Am 26. Oktober, 40 Tage später also, sichtete Cook das Ziel, wo er und seine Leute den Winter verbringen wollten. Kein unbekannter Ort, sondern Inseln und Menschen, mit denen sie schon ihre Erfahrungen gemacht hatten, mehr Gute als Böse. Menschen, die vor Cook aufs Angesicht gefallen waren und die seinen Schiffen und ihrer Besatzung in ihren Kanus zum Empfang entgegenruderten und Palmwedel zum Zeichen der Freundschaft in der Hand hielten. Je länger der Aufenthalt der wasser- und fleischbegierigen Besatzung jedoch dauerte, desto mehr kühlte die beiderseitige Freundschaft ab. König Tereobo, seine Häuptlinge und Untertanen atmeten auf, als am 4. Februar 1779 endlich die Schiffe am südlichen Horizont untertauchten und sie wieder unter sich waren. Schon in der Nacht zum 7. Februar gerieten die Schiffe jedoch in einen schweren Sturm. Der Mast der Resolution zerbrach. Die Schiffe kehrten um zur Karakaoa Bay und diesmal wurden sie von den Eingeborenen mit mehr Feindschaft als Freundschaft erwartet. Die Stimmung verschlechterte sich von Tag zu Tag, mehrere Vorfälle waren dafür verantwortlich zu machen und die Historiker beschäftigen sich damit noch heute. Heinrich Zimmermann zählt sie alle auf und er ist gerade auf diesen Seiten seines Buches besonders genau die Abfolge der Ereignisse, die mit dem Tod seines Herrn Cook endeten, aneinander zu reihen. Er beschreibt, wie die Einwohner der Bucht von Karakaoa ihren Glauben an die Göttlichkeit und Unsterblichkeit Cooks und seiner weisen Begleiter verlieren. Sie sehen, dass sie einen der ihrigen, den alten Quartiermeister Willem Wattmann, begraben. Cook erzürnt sie, als er die Pfähle, welche die Gräber der Eingeborenen kennzeichnen, ausreißen und zu Brennholz zerhacken ließ. In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar entwenden die Eingeborenen, nach mehreren anderen Diebstählen vorher, sogar eines der Beiboote der Discovery. Cook provoziert den Zusammenstoß. Er organisiert die Abwehr, schickt 4 Boote aus und geht selber an Land, um den König der Eingeborenen als Geisel mitzunehmen, bis das Boot zurückgebracht werde. Zimmermann beschreibt die Vorgänge als unmittelbarer Zeuge. Er schreibt wir, also war er selber auf einem der Boote, die Cook Rückendeckung zu geben hatten. In der Zeit, als er den König aus seiner Wohnung am Arm bis an das Ufer brachte, wurde von der Mannschaft der 4 Boots, die den Hafen sperrten, auf die ausfahren wollenden Kahns der Insulaner verschiedentlich gefeuert, auch dadurch vermutlich einige Leute verwundet. Das Volk, das bei unserer Ankunft sich gleich in einer unzählbaren Menge versammelte und das sich schuldig wusste, riet dem König ab, mitzugehen, und dieser weigerte sich hierauf auch dessen. Ein altes Weib breitete zwischen dem Könige und dem Herrn Cook ein Tuch aus und deutete damit an, dass ihn der Kapitän nicht über dasselbe bringen dürfte. Herr Cook wollte den König gewaltsam mit sich fortreißen. Das Volk warf ihn mit kleinen Steinen. Er, der vorhin von diesen Leuten als ein Abgott verehrt worden, ergrimmte hierüber, schoss von seiner bei sich gehabten doppelten Flinte den mit Schrot geladenen Lauf unter sie los, ergriff den König nochmals bei der Hand und riss ihn über das ausgebreitete Tuch mit sich fort. Einer, der gleich hinter Herrn Cook stand, stieß ihm einen eisernen Dolch zur rechten Schulter hinein und vorne aus der linken Seite zum Herzen hinaus. Herr Cook fiel tot zur Erde, und unsere Mannschaft auf dem Lande gab unter das Volk Feuer. Dieses stürmte gleich auf sie los, erschlug noch 4 Mann von ihnen, und 3 wurden verwundet. Bei der Ermordung des Captain Cook, deren Kunde erst im Januar 1780 nach England drang, spielte auch das unterschiedliche und hinterher heiß diskutierte Verhalten zweier Offiziere eine Rolle. Leutnant Williamson, der in seinem von ihm kommandierten Beiboot sich völlig passiv zu den Vorgängen am Strand verhielt, und Leutnant Gore, der von der Resolution aus mit den Kanonen in die aufgebrachte Menge feuern ließ. Den offiziellen Bericht über den Tod des Captain Cook verfasste Captain King, der Cooks Logbuch weiterführte. Er beschrieb die Vorgänge im Hinblick auf die Rechenschaft, die man zu Hause in London von ihm und Captain Clark, der die Expedition bis zu seinem Tod leitete, fordern würde. Zimmermann war der unabhängigere Beobachter. Captain Kings Bericht über den Tod Cooks endet mit den pathetischen Sätzen: Wenn auch die Insulaner Cooks Göttlichkeit verwarfen, so erwiesen sie seinem Körper doch die höchsten Begräbnisehren, die sonst nur ihren obersten Häuptlingen zustanden. Diese Begräbnisehren müssen der Lügenhaftigkeit bezichtigt werden. Die tatsächlichen Vorgänge waren dagegen barbarisch, doch so, wie Zimmermann sie beschrieb, wollte man sie in England sicher nicht lesen. So kläglich wollte man die Leichenschändung eines Helden nicht in der Erinnerung bewahren. Die Eingeborenen hatten den Leichnam Cooks zunächst auf einen Berg verschleppt. Von dort, schildert Zimmermann, hört man eine Nacht lang ein beständiges allgemeines Jubelgeschrei. Leutnant King und Captain Clark verhandeln mit den Eingeborenen, die in Kleidungsstücken Cooks vor ihnen herumtanzen. Die Schiffsbesatzung wehrt sich nicht nur, sie übt Vergeltung und schießt. Zimmermann ist diesmal ganz gegenwärtig, wenn er Wir schreibt. Wir gingen gleich wieder an das Land, setzten die Hütten in Brand und schossen nieder, was uns vorkam. Und wo sich ein Haufen von den Einwohnern versammelte, wurde von der hier nächst an das Land gebrachten Discovery noch mit Kanonen auf sie gefeuert. 4 Tage nach der Ermordung erreichten es Captain Clark und Leutnant King, dass 3 Eheries, Häuptlinge der Eingeborenen, auf die Forderung, die Leiche Cooks herauszugeben, eingingen. Sie versprachen dieses. Und den andern Tag brachten die nämlichen 3 ein Stück vom Kopfe, etliche abgenagte Beine und die rechte Hand vom Herrn Cook, welche letztere wir an dem Daumen ehemals bei Gelegenheit der von ihm beschehenen Aufnahme der Küsten von Newfoundland auf der Jagd erlittenen bekannten Verwundung erkannten. Sie gaben uns zu verstehen, dass diese Stücke ihr Anteil wären, die sie von dem Körper bekommen. Herr Kapitän Clark gab ihnen Geschenke und versprach ihnen noch größere, wenn sie noch mehrere Stücke brächten. Tags darauf brachten sie auch noch einige verstümmelte Gliedmaßen, dann des Cooks doppelte Flinte, die ganz breit geschlagen war, und gaben uns zu vernehmen, dass sie diese von ihren Anverwandten gesammelt. Wir sahen nun wohl ein, dass es unmöglich war, den Körper ganz oder noch mehrere Teile zu bekommen und dass die übrigen schon aufgezehret seien. Dahero wir den 21. Februarii diese Stücke mit den gewöhnlichen Zeremonien in die See begruben. Nach der Schilderung des dramatischen Todes und des Leichenbegängnisses im Meer setzt Zimmermann zu einer Beurteilung seines Herrn Cook an. 6 Seiten, die von seiner Gestalt, seinem Charakter und seinen Eigenschaften als Entdecker und Forscher handeln. Er rühmt seine Begabung, mit den Eingeborenen umgehen und ihre Sprache verstehen zu können. Er konnte sowohl Gefahren als auch unentdecktes Land wittern. Zimmermann erinnert sich aller Episoden, die Cooks Mäßigkeit und seine Sorge für die Besatzung bezeugen. Der Gemeinen hätte er sich mehr angenommen als der Offiziere, und manchmal sei er, der so wortkarg war, sogar leutselig gewesen. Er war ein Feind des Müßiggangs und des Alkohols gewesen, und die Gesundheit seiner Equipage war seine erste Sorge. Er habe die Leute ermahnt, dass seine Männer den unschuldigen Wilden nicht ihre Krankheiten, von denen sie angesteckt waren, mitteilen möchten. Cook selber habe keinen Umgang mit den bereitwilligen Insulanerinnen von Tahiti und Hawaii gepflogen und habe doch gern sein Punschglas erhoben auf die Gesundheit schöner Weiber und Mädchen. Zimmermann fasst die Bestürzung und Trauer in 7 Zeilen zusammen. Die allgemeine Bestürzung, die der Tod unseres Kommodore verursacht hat, ist der schönste Lobspruch für Herrn Cook. Alles auf dem Schiff war verstummt, niedergeschlagen, empfand seinen Vater verloren zu haben. Und man sieht dieser Reisebeschreibung selbst an, dass nach seinem Tod der Erforschungsgeist, die Entschlossenheit, der feste Mut verloren gewesen. Captain Clark übernahm das Kommando der Resolution, Leutnant Gore das Kommando der Discovery. Sie segeln nochmals nach Norden. Wieder kreuzten sie zwischen den Küsten hin und her und wieder war das Eis ihr größter Gegner. Captain Clark starb an Tuberkulose. Zimmermann hat die Freude, auf Kamtschatka einen geborenen Preußen zu treffen, mit dem er Deutsch reden kann. Dann segelten die Schiffe Richtung Süden, vorbei an der japanischen und chinesischen Küste. Sie erreichten nach Umwegen bis zu den Philippinen das Kap der Guten Hoffnung. Auch die Fahrt im Atlantik war nicht ungefährlich, weil Spanien England den Krieg erklärt hatte. Ende September 1780 liefen die Schiffe im Hafen vom Detfor ein. Zimmermann resümiert, erzählt die Verluste an Menschenleben auf. Auf der Resolution sind nebst dem auch als Kommodore darauf verlebten Kapitän Clark in allem inzwischen nur 6 Mann eines natürlichen Todes verstorben. Auf der Discovery starb kein einziger. Mit dem Kapitän Cook sind auf jener zu Owyhee 5 Mann erschlagen worden, auf dieser, wie schon erwähnt, 2 ertrunken und einer wurde im Sturm gewaltsam wieder den Mast geworfen. Der ganze Verlust besteht also in 14 Mann und hat während der Reise niemals eine allgemeine Krankheit auf beiden Schiffen geherrscht. 3 Jahre nach der Rückkehr erschien Zimmermanns Reise um die Welt in Mannheim. Das Buch hatte Erfolg. Eine 2. Ausgabe erschien in Bern und eine französische Übersetzung in Paris. Die Übersetzung in London, wo man sie mit noch größerem Interesse gelesen hätte, kam dagegen nicht zustande. Es gab ein Gerücht, das Manuskript sei vernichtet worden, und man kann die Gründe, dass es zu keiner Publikation kommen durfte, heute besser kombinieren. Zimmermanns Bericht unterschied sich von den offiziellen Veröffentlichungen des Leutnants King oder des Leutnants Molesworth Phillips, der sich gleichfalls auf seine Zeugenschaft berufen konnte. Zimmermann sollte wohl auch zu spüren bekommen, dass er mit seiner Veröffentlichung gegen die Instruktion der Lordschaft verstoßen hatte, die keinem Beteiligten der Expedition erlauben wollte, darüber zu berichten, nicht einmal zu erzählen. Gerade der Tod des Helden Cook und die Entehrung seiner Leiche wollte man in England so wahr und realistisch nicht lesen oder verbreiten. Zimmermann hatte sein Buch dem Reichsfreiherrn Albert von Oberdorf gewidmet, dem Kämmerer Karl Theodors, der seit 1777 in München regierte, aber auch noch der Landesherr der Kurpfalz war. Auch ihm muss Zimmermanns Buch und sein frischer Pfälzermut gefallen haben. Karl Theodor belohnte ihn mit einer Rente, die mit einer Stellung verbunden war: Schiffsmeister auf dem Starnberger See. Das Starnberger Kirchenbuch verzeichnet den Tod des Heinrich Zimmermann aus Wiesloch am 3. Mai 1805. Er sei verbittert, einsam, von schwerer Krankheit heimgesucht worden, sagten die Gerüchte in seiner Heimat. Er blieb unverheiratet, ohne Kinder. Nur sein Buch hat er hinterlassen. Und auch das ist verschollen. Nur noch wenige Exemplare sind aufzutreiben. Das hat er nicht verdient. Sein Name darf zusammen mit vielen anderen genannt werden, die gerade in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts sich gedrängt fühlten, ihr Leben und ihre Abenteuer aufzuschreiben. Zimmermann hat, wie sie alle, auf seine Art erzählt. Ohne Verstellung, ohne Scheuklappen, ohne Anstrengung oder Kunst. Er hat seinen Stoff selbst erlebt, die 3. Reise mit Captain Cook, die ihre eigene Spannung hatte, Erfolge und Niederlagen. Er hat Geschichte gesehen und Geschichte beschrieben, von unten her. Es kommen so viele Gründe zusammen, dass seine Gestalt und sein Buch uns heute nicht gleichgültig lassen. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Auf hoher See im Dienste des Captain Cook. Hans Bender las die Erinnerungen des deutschen Matrosen Heinrich Zimmermann, der den englischen Entdecker zwischen 1776 und 1779 auf seiner 3. Südseereise begleitete. Benders Feature lief im DLF erstmals am 16.09.1974. Am kommenden Mittwoch jährt sich der Geburtstag Lenins zum 150. Mal. Die Archive blicken am kommenden Samstag auf die letzten Jahre eines Mannes, der die Weltgeschichte prägte. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.